in Neuss am Rhein vor langer Zeit. Da lebt ein Mann von hartem Schneid. Sein Herz war kälter als das Eis. Er gab nichts her um keinen Preis. Die Stadt war eingekesselt schwer. Die Vorratsschränke wurden leer. Doch er saß fett in seinem Haus und lachte alle Hungrigen aus. Ein alter Mann klopft an sein Tor. Ein Stückchen Brot kommt es hervor. Doch unser Reicher schüttelt sich. Das Brot gehört allein nur mir und mich. Ich teil nicht mal ein Krümelchen Rest. Und wenn ihr alle hungern müsst, da sprach der Alte, hüte dich. Dein Kind sind wir zum Stein für dich. Hört ihr das Klirren? Klirren! Hört ihr das Scharren? Scharren! Das ist die Strafe für die Nacht. Zu Eisen hatte keine Wahl. Drum hüte dich vor Gier und Spott, sonst wirst du Eisen, Stein und Schrott. In jener Nacht, da fror er ein. Er wurde grau wie Mauerstein. Sein hohles Lachen. Eisengrins, wir hören dich, Eisengrins.